Erster als Jethro, der Priester der Midianiter und Moses, Schwiegervater, hörte, was Gott für Moses und sein Volk Israel getan hatte, nämlich dass der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. Zweiter Jethro, Moses, Schwiegervater, nahm Zippora, Moses, Frau, die er zuvor zurückgeschickt hatte. Dritter, er nahm auch ihre beiden Söhne mit, der eine hieß Gershom, weil Moses gesagt hatte, ich bin ein Fremder in einem fremden Land geworden. Vierter, der andere hieß Elisa, denn Moses sagte, der Gott meines Vaters hat mir geholfen und mich vor dem Schwert des Pharao gerettet. Fünfter, so kam Jethro, Moses, Schwiegervater, mit seinen Söhnen und seiner Frau zu Moses in die Wüste, wo Moses am Berg Gottes lagerte. Sechster, er ließ Moses sagen, ich, dein Schwiegervater Jethro, komme zu dir mit deiner Frau und ihren beiden Söhnen. Siebter, da ging Moses seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küsste ihn, danach fragten sie einander nach ihrem Wohlergehen und gingen dann ins Zelt. Achter, Moses erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern wegen der Israeliten angetan hatte, und von allen Schwierigkeiten, die sie auf dem Weg erlebt hatten, und wie der Herr sie gerettet hatte. Neunter, Jethro freute sich über all die guten Taten, die der Herr den Israeliten erwiesen hatte, weil er sie aus der Macht der Ägypter befreit hatte. Zehnter, Jethro sagte, gelobt sei der Herr, der euch aus der Macht des Pharao und der Ägypter befreit hat, der das Volk aus der Macht der Ägypter befreit hat. Elfter, jetzt weiß ich, dass der Herr mächtiger ist als alle anderen Götter. Zwölfter, danach ließ Jethro, Moses, Schwiegervater, Tiere für ein Brandopfer und ein Opfermahl für Gott holen. Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um mit Moses, Schwiegervater, vor Gott zu essen. 13. Am nächsten Tag setzte sich Moses hin, um dem Volk Recht zu sprechen. Die Leute kamen vom Morgen bis zum Abend zu ihm. 14. Als Moses, Schwiegervater, sah, wie viel er für die Leute tun musste, fragte er, was machst du da mit den Leuten? Warum sitzt du allein zu Gericht, während alle Leute dich vom Morgen bis zum Abend bedrängen? 15. Moses antwortete seinem Schwiegervater, die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. 16. Wenn sie eine Rechtsfrage haben, kommen sie zu mir, damit ich entscheide, wer Recht hat, und ihnen Gottes Gesetze und Anweisungen verkünde. 17. Da sagte Moses, Schwiegervater, zu ihm, das ist nicht gut, was du tust. 18. Du wirst dich und die Leute, die bei dir sind, erschöpfen, denn diese Aufgabe ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht allein bewältigen. 19. Ich will dir jetzt einen guten Rat geben, und Gott wird dir beistehen, wenn du mir folgst. Du sollst weiterhin der Vertreter des Volkes vor Gott sein und die wichtigen Fälle vor Gott bringen. 20. Du sollst sie über die Gesetze und Anweisungen belehren und ihnen den Weg zeigen, den sie gehen und was sie tun sollen. 21. Aber wähle aus dem ganzen Volk fähige, gottesfürchtige, vertrauenswürdige und ehrliche Männer aus und setze sie als Anführer über Tausende, Hunderte, Fünfziger und Zehner ein. 22. Sie sollen dem Volk jederzeit Recht sprechen. Jede wichtige Sache soll vor dich gebracht werden, aber alle weniger wichtigen Sachen sollen sie selbst entscheiden. So wirst du entlastet und sie werden dich unterstützen. 23. Wenn du dies so machst und Gott es dir befiehlt, dann wirst du es aushalten können, und alle diese Leute werden zufrieden nach Hause zurückkehren. 24. Moses folgte den Worten seines Schwiegervaters und tat alles, was er ihm geraten hatte. 25. Moses wählte aus dem ganzen Volk Israel fähige Männer aus und setzte sie als Anführer über das Volk ein, als Vorgesetzte über Tausende, Hunderte, Fünfziger und Zehner. 26. Sie sprachen dem Volk jederzeit Recht. Wichtige Sachen brachte man vor Moses, aber alle weniger wichtigen Sachen entschieden sie selbst. Rasse 27. Danach verabschiedete Moses seinen Schwiegervater, und dieser kehrte in seine Heimat zurück.